Der Sunday Service. Schön, dass ihr dabei seid. Wir hörten gerade eben V-Tiver, die Band um Andy Cabbage aus San Francisco, hat vor kurzem mit Complete Strangers ja auch schon ihr sechstes Album veröffentlicht und eigentlich haben V-Tiver früher eher so, ich sag mal, Neo-Folk-Sachen gemacht. Auf dem neuesten Album geht's mehr Richtung ja, gut arrangierten Songwriting, eine Platte, die eher nach Neil Halstead und den Byrds klingt, als das, was V-Tiver vielleicht vorher gemacht haben. Wir hörten gerade den Song Backwards Slowly. Die Platte übrigens auch schon erschien im Mai irgendwann, war damals auch hier Platte der Woche, aber nur als Import damals zu haben. Inzwischen gibt es auch einen Vertrieb für das Album und deshalb war letzte Woche dann nochmal offizieller Release sozusagen auch von diesem Werk hierzulande. Ich habe heute Musik für euch von den Goldenen Zitronen. Die machen, ja, haben umgetextet auf Englisch. Da gibt es einige ältere Songs mit neuer Sprache zu hören. Es gibt das Debütalbum von Christabel and the Sea. Es gibt Musik von Hector. Das ist Kurt Wagner von Lambchop, der sich elektronisch versucht. Dann so ein King Midas Sound dabei. Das ist Kevin Martin von The Bug, der mit Fennis zusammen eine schöne Platte gemacht hat. Es gibt schöne, krache Gitarrenmusik mit Ort. Und hier kommen Girlpool. Wir mit Emily Girlpool sind zwei Musikerinnen aus den USA, die bisher eine EP und eine LP veröffentlicht haben. Before the World Was Big heißt dieses Werk und darauf klingen sie sehr reduziert mit ihrem Gitarrensound. Es erinnert sehr an die frühen 80er, an die Marine Girls und andere Bands aus der ganzen Ecke. Nett gemacht, das Ganze. Lauter geht's zu bei Metz. Ihr neues Album trägt den Titel Two und hier kommen sie mit I Owe You. Yeah. You. Das waren Mets. Die Band kommt aus Toronto, also aus Kanada. Und ja, Two, das neue Album, ihr zweites, bewegt sich irgendwie zwischen Noise Rock und Grunge, wie wir gerade eben sehr schön hier gehört haben. Hätte auch von Nirvana sein können, dieser Sound, vor gefühlt 20 Jahren. Wanda, oder ja, Wanda heißen sie, glaube ich, sind, nicht Wanda, Wanda, eine Band aus, na klar, Österreich. Ihr Album Amore hat, glaube ich, ziemlich den Durchbruch geschafft für diese Band letztes Jahr. Sie haben, glaube ich, über 150 Konzerte gespielt in einem Jahr und eine Euphorie, eine Hypewelle ausgelöst. Das zweite Album mit dem Titel Bussi steht in den Startlöchern. Ja, und der Titel hier hätte auch von mir sein können, weil ich mich zwei davon habe, zwei Schwestern, meine beiden Schwestern. Hier kommen Wanda. Es ist wahrscheinlich etwas Wahres dran. Schwestern Wanda macht genau da weiter, wo sie aufgehört haben mit ja, Wiener Mundart, kann man sagen, wo man richtig schön mitschwelgen kann. Und ich kann mir vorstellen, dass das viele Leute mögen und dass die Band viele, viele Fans hat. Nicht wirklich meine Baustelle, aber ich habe da auch gar nichts gegen, wenn Leute solche Musik machen und andere wiederum das toll finden. Warum auch nicht? Da gibt es auf jeden Fall Sachen, die viel, viel furchtbarer sind. Manet's Beach gehören nicht dazu. Manet's Beach sind eine ja, quirlige Indie-Pop-Band aus England, die gerade eine neue EP veröffentlicht haben. Super, ja, wie heißt das Wort hier? Transportarium. Super Transportarium, was immer das heißen soll, ist der Titel dieses Werks und hier kommen sie mit The Line, Manet's Beach. Check out behind it for a waren Menace Beach mit ihrem Song The Line, einer von 5 Songs auf ihrer neuesten EP mit dem Titel Super Transporterium, was immer das heißen mag. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwie so ein Fantasiewort, was die Band sich ausgedacht hat. Etwas weniger neusig, dafür eine Spur mehr Pop haben der Hooton Tennis Club, eine Band aus Liverpool, deren Debütalbum heißt Point in Clifftown, wurde produziert von Bill Ryder Jones, kennt man als Mitglied von The Coral oder auch als natürlich Solo-Künstler. Hier kommt der Hooton Tennis Club mit Always Coming Back to You. Songs hier beim Hooton Tennis Club in der Regel so 2 bis 2,5 Minuten lang. Mehr brauchen sie nicht für ihre kleinen Pop-Ode, die es zu hören gibt auf dem Album Highest Point in Clifftown. Die Band, wie gesagt, aus Liverpool hat hier eine schöne Platte veröffentlicht. Eben gerade gab es den Song Always Coming Back to You. Schönster, zeitloser Pop, der hier geboten wird. Und ja, weil die Songs so kurz sind und so viele auf diesem Album drauf sind, dachte ich, spiele mal noch einen hinterher. Spokes, hier nochmal ein Song vom Hooton Tennis Club. When you know what to do, but I'm asking questions all of the time. I don't mark it here. I get by with a couple of friends, and even if you're lonely, we can go for a walk in the park, or maybe go swimming. Find Sunday Service und das gerade eben waren Cristobal and the Sea mit ihrem Song Happy Living Things. Cristobal and the Sea, das sind vier Menschen, die aus unterschiedlichsten Ländern kommen. Eine Frau aus Korsika ist dabei, dann ein Portugiese, ein Spanier und ein Engländer, wenn ich mich richtig entsinne. Und die haben letztes Jahr eine ganz großartige EP veröffentlicht, Peach Bells betitelt. Darauf klang sie sehr stark nach ziemlich durchgedrehten Tropicalia-Einflüssen, so Richtung Os Mutantis, aber auch ein bisschen Animal Collective waren dabei und die Platte wirklich ganz, ganz toll mit vier Songs, die unbeschreiblich großartig waren. Ja, und jetzt gibt es das Debütalbum von Cristobal and the Sea, erscheint nächste Woche. Sugar Now heißt es. Und wenn man die EP kennt, dann ist diese Platte schon eine kleine Enttäuschung, weil kein Song da drauf ist, der so ein bisschen das Niveau von der vorherigen EP halten kann. Die Songs sind alle nicht schlecht, aber ja, die Latte, der Maßstab halt ziemlich hoch gelegt hier. Die Einflüsse, immer noch so ein bisschen natürlich brasilianisch, also Bossa Nova, ein bisschen Tropicalia durch den portugiesischen Part, der hier bei Cristobal and the Sea dabei ist, aber auch ein bisschen westlicher Folk ist zu hören, ein bisschen Afropop, ein bisschen Latin-Einschlag. Das ist dann manchmal so ein bisschen zu viel des Guten und ein bisschen Reduktion wäre wahrscheinlich gar nicht schlecht gewesen. Hier kommen sie nochmal, Cristobal and the Sea mit ihrem Song Lex Gun Feathers. They want to buy you with their money. They want to buy your love. They want to buy you with their money. They want to buy your love. They want to buy you with their money. They want to buy your love. They want to buy you with their money. They want to buy your love. Thank you. Das war der Song Lex Gun Feathers von Cristobal and the Sea. Darauf wird gesungen auf diesem Album Sugar Now auf Spanisch, auf Portugiesisch, auf Englisch, auf Französisch. Ja, aus all diesen Ländern kommen auch die Mitglieder dieser Band. Und gerade eben hat man die Flöte sehr schön hören können im Vordergrund, muss man fast sagen. Das ist dann teilweise auch ein bisschen zu übertrieben worden, der Einsatz von solchen Instrumenten zum Beispiel. Zumindest für meinen ganz persönlichen Hörgeschmack. Die Platte ist nicht schlecht, aber halt nicht der große Wurf, den man der Band eigentlich nicht erwartet, gewünscht hätte und vielleicht auch ein bisschen erwartet hätte. Hinter Torres verbirgt sich eine amerikanische Musikerin, Mackenzie Scott heißt sie, aus Nashville kommt sie und hat mit Sprinter vor kurzem ihr zweites Album veröffentlicht. Die Songs darauf erinnern manchmal sehr an die gute alte PJ Harvey. Hier kommt Torres mit Strange Hellos. Heather, I'm sorry that your mother diseased in the brain cannot recall your name. Heather, I dreamt that I forgave, but that only comes in waves. I hate you all the same. Mine isn't really yours. hörten wir mit ihrem Song Strange Hellos vom Album Sprinter, zweites Werk von der Dame aus Nashville, die eigentlich Mackenzie Scott heißt. Auch hinter Soleil verbirgt sich ein zumindest teilweise anderer, vollständiger Name. Soleil Stephens Dottier heißt sie mit vollständigen Namen. Und wenn man diesen Nachnamen hört, Dottier, dann weiß man schon, dass sie aus Island kommen müsste eigentlich. So ist es auch. Ask the Deep heißt das zweite Album von Soleil. Und ja, da wird teilweise auf Isländisch drauf gesungen, dann auch isländische Titel. Ich habe mir mal einen englischsprachigen rausgesucht, weil da muss ich nicht die Zunge so verbiegen. Hier kommt der Song Devil von Soleil. Das war Soleil mit ihrem Song Devil. Ihr Album heißt Ask the Deep und sehr ruhig und auch sehr düster klingen die Songs darauf teilweise. Sehr ruhig, aber nicht ganz so düster, sondern eher ein bisschen offener und ein bisschen sonniger klingt C. Duncan. Hinter C verbirgt sich Christopher Duncan. Der kommt aus Glasgow und hat auf Architect oder mit Architect vor kurzem ein wirklich wundervolles Debütalbum veröffentlicht. Habe ich auch schon ein paar Mal vorgestellt hier. Und deshalb auch nochmal ein Song, weil diese Platte wirklich extrem gut ist. Hier kommt C. Duncan mit seinem Song Bye. Alias Christopher Duncan mit seinem Song Bye. Die Songs aus seinem Debütalbum Architect klingen manchmal schon vom Gesang her so ein bisschen nach den frühen Fleet Foxes. Nur das Chorale fehlt so ein bisschen, zum Glück muss man sagen. Aber stattdessen hat er hier und da mal so ein paar elektronische Flächen dabei bei seinen Songs und hat die sehr schön zusammengesetzt. Gute Platte kann ich jedem von euch nur wärmstens empfehlen. Mac DeMarco ist ein Musiker aus Brooklyn oder zumindest in Brooklyn seine Zelte aufgeschlagen hat, in New York also. Und vor kurzem ist mit Another One seine neueste Platte erschienen. Wieder mal klingt der Bass hier so ein bisschen funky angeschlagen, die Gitarre verstimmt und sein Gesang ziemlich lakonisch, alles absolute Nicht-Hits. Trotzdem hat er irgendwie so einen Kult um sich entwickelt und es ist spannend zu sehen, wie der Typ wirklich erfolgreich ist. Hier kommt Mac DeMarco mit A Heart Like Hers. Thank you. Das war Mac DeMarco, der Song vom neuesten Album Another One. The Jacks sind zwei Brüderpaare aus England, kommen sie, haben gerade mit Die Pop Music eine Platte veröffentlicht, die spannend und klasse und gut klingt. Hier kommen sie mit Weekends. Die Band klingt doch hier, die Jungs, zwei Brüderpaare, als ob sie gerade mal 15 wären und den Stimmbruch noch vor sich hätten. Ob sie wirklich so jung sind? Ja, ich schätze mal nicht. Aus Bristol kommen sie, The Jacks oder The Jugs nennen sie sich. Und mit Die Pop Music haben sie wirklich eine ziemlich frische, tolle, spannende Platte veröffentlicht. die ganz unvoreingenommen klingt und mal eben ja so ein bisschen Schritt zurück macht, musikalisch zumindest, aber das ist ja nicht unbedingt schlecht. Eben gerade der Song Weekends von The Jux. Mit Georgia geht's weiter. Eine Dame aus London, Georgia Barnes heißt sie eigentlich, Tochter von, wie heißt er noch, Trevor Barnes, glaube ich, dem damals Mitbegründer von Left Field, dieser ja, IDM-Ikone sozusagen. Georgia hat gerade eben ihr Debütalbum gleich betitelt veröffentlicht, haben wir auch schon mal hier des Öfteren vorgestellt. Hier kommt sie nochmal mit ihrem Song Digits. Yeah.